Dr. Bubble ist von dem finanziellen Chaos, in dem er sich befindet, heillos überfordert. Eines können wir noch versuchen, sagte Bells nur nach einer Weile. Wir können das Relaisnetz nutzen, um eine Nachricht nach Terra zu senden und General Treaton von Interplan West zu informieren, dass hier etwas schiefgelaufen ist und wir die Instruktionen nicht empfangen konnten. Unter diesen Umständen werden sie uns sicher eine Nachrichtenrakete spendieren, mit einer zweiten Aufzeichnung, die wir hier abspielen können. Er deutete auf das entsprechende Modul an der Transmitteranlage. Wie lange würde das dauern? Fragte Susi. Keine Ahnung. Ich habe das Relaisnetz von hier aus noch nie in Anspruch genommen. Vielleicht klappt es sofort, vielleicht dauert es aber auch einige Tage. Der einzige Haken dabei ist, Belsnur rieb sich das stoppelige Kinn, die Sicherheitsvorschriften. Treaton hat womöglich etwas dagegen, dass eine solche Nachricht über das Relaisnetz geht, wo sie jeder mit einem A-Empfänger mithören kann. Und wenn das so ist, könnte es sein, dass er unsere Bitte einfach ignoriert. Nun, in diesem Fall, warf Bubble ein, sollten wir zusammenpacken und von hier verschwinden. Sofort. Ignaz Fack sah den Doktor grinsend an. Wie denn verschwinden? Die Kapseln, schoss es Seth Morley durch den Kopf. Wir haben keinerlei Transportmittel hier außer den Kapseln, deren Tanks leer sind. Und selbst wenn wir genügend Sprit zusammenkratzen könnten, wenn wir etwa die Reste aus sämtlichen Tanks sammeln und in einen einzigen umfüllen, selbst dann hätte eine Kapsel nicht die erforderlichen Navigationssysteme, um die Kurskoordinaten zu berechnen. Außerdem müsste man in jedem Fall Delmark O als einen von zwei Fixpunkten verwenden. Und Delmark O ist nicht auf den Interplan-Westkarten verzeichnet. Also haben wir keine exakten Koordinaten. Ist das der Grund, warum Sie uns vorgeschrieben haben, mit Kapseln hierher zu kommen? Sie experimentieren mit uns. Ja, das ist es. Dieser nicht registrierte Planet ist ein riesiges Versuchslabor. Vermutlich hat die Aufzeichnung nie Instruktionen enthalten. Vermutlich war das alles so vorausgeplant. Probieren Sie doch gleich mal jetzt, eine Relaisstation zu erreichen, sagte Ben Tallchief. Vielleicht klappt es ja wirklich auf Anhieb. Na gut, warum nicht? Belsnur setzte einen Kopfhörer auf und machte sich an den Instrumenten zu schaffen. Schweigend sahen ihm die anderen dabei zu. Mit angehaltenem Atem. So, als würde ihr Leben davon abhängen, dachte Morley. Nun, vielleicht hing es ja wirklich davon ab. Kommt irgendetwas rein? Fragte Betty Jo nach einer Weile. Nichts, gar nichts, erwiderte Belsnur. Es ist heute nicht mehr so leicht wie früher, wo man einfach mit einem Regelkondensator spielte, bis man das Signal reinbekam. Hyperfunk ist ein Stückchen komplizierter. Plötzlich schaltete er mit einer heftigen Bewegung den Strom ab. Der Schirm wurde dunkel. Die Geräuschfetzen in den Lautsprechern wichen vollkommener Stille. »Was ist los?«, fragte Mary Morley. »Wir senden nicht.« »Wie bitte?« Fassungslose Blicke von allen Seiten. »Das Scheißding funktioniert überhaupt nicht.« »Und wenn wir nicht senden, dann können Sie uns auch nicht empfangen, das ist ja logisch.« Belsnur lehnte sich zurück, blass vor Zorn. Er starrte zu Boden. Dann nickte er plötzlich. »Oh ja, jetzt weiß ich, was geschehen ist.« »Etwas Schlimmes?« fragte Ben Tallchief mit leiser Stimme. »Als der Satellit mein Signal zum Aktivieren des Bordsenders empfing, schickte er ein Antwortsignal zurück, ein Signal an diese Anlage.« Belsnur deutete auf den Transmitter. »Und dieses Signal hat meine Instruktionen überlagert und hier alles stillgelegt. Das heißt, das Ding sendet und empfängt nicht mehr, egal was ich mit ihm anstelle. Vermutlich kann es nur ein zweites Signal vom Satelliten wieder in Gang setzen.« Er schüttelte den Kopf. »Das schlägt doch wirklich alles. Wir senden einen Befehl an den Satelliten und er antwortet mit einem Gegenbefehl. Wie beim Schachspielen, Zug und Gegenzug. Ich habe die Panne also selbst ausgelöst. Wie eine Ratte in einem Experiment habe ich den falschen Hebel betätigt. Nicht den, der zum Futter führt, sondern den, der ihr einen Stromstoß verpasst.« Seine Stimme klang verbittert. Er wirkte am Boden zerstört. »Was wir tun sollten«, meldete sich Maggie, »ist uns ein gemeinsames Gebet zu überlegen. Möglicherweise kommen wir mit einem vereinten Zirbeldrüsenimpuls durch, wenn wir es kurz machen. Ja, und ich kann bei der Formulierung helfen, wenn das ein wichtiges Kriterium ist, sagte Betty Jo. Schließlich bin ich Linguistin. Der letzte Strohhalm, schnaubte Belsnor. Maggie sah ihn mit festem Blick an. Nein, eine wirksame, erprobte Methode, Hilfe zu erlangen. Mr. Tallchief ist durch ein Gebet hierher gekommen. Ja, aber das wurde über das Relaisnetz weitergeleitet. Und wir haben keine Möglichkeit, eine Relaisstation zu erreichen. Sie scheinen wenig Vertrauen in Gebete zu setzen, sagte Fraser. Ich habe kein Vertrauen in Gebete ohne elektronische Verstärkung. Selbst Spektowski hat das zugegeben. Wenn ein Gebet wirksam sein soll, muss es auf elektronischem Weg zu den Gottwelten gesendet werden, damit es sämtliche Manifestationen erreicht. Nach terranischem Gesetz, beharrte Fraser, ist es ein Vergehen, die Wirksamkeit von Gebeten anzuzweifeln. Es verstößt gegen den Zivilcode aller Interplan-West-Niederlassungen sowie Hoheitsgebiete. Und Sie würden das nur zu gerne melden, nicht wahr? Sagte Ignaz Thug. Niemand zweifelt an der Wirksamkeit von Gebeten. Ben Tallchief starrte Fraser feindselig an. Wir sprechen lediglich über die wirksamste Methode, ein Gebet an sein Ziel zu bringen. Er sprang auf. Ich brauche jetzt einen Drink. Gute Nacht. Leicht wankend verließ er den Raum. Susie stand ebenfalls auf. Gute Idee. Ich werde mir auch einen holen. Sie lächelte Zed Morley zu. Ein kaltes Lächeln. Das ist ja alles furchtbar, nicht? Ich kann einfach nicht glauben, dass General Treaton das so geplant hat. Es muss ein Defekt sein. Ein Kurzschluss oder sowas, von dem Sie nichts wissen. Meinen Sie nicht auch? Nach allem, was ich gehört habe, sagte Morley, ist General Treaton ein höchst vertrauenswürdiger Mann. Tatsächlich hatte er noch nie von einem General Treaton gehört. Aber jetzt war ein denkbar schlechter Zeitpunkt, das zuzugeben. Er musste das Mädchen beruhigen. Sie alle brauchten etwas Trost. Und wenn der Glaube an General Treatons Vertrauenswürdigkeit ihnen diesen Trost verschaffte, dann war seine kleine Lüge absolut gerechtfertigt. Vertrauen in weltliche Dinge war genauso wichtig wie der in religiöse. Man brauchte beides, um weiterleben zu können. An welchen Aspekt der Gottheit sollen wir uns überhaupt wenden? Fragte Bubble Maggie. Nun, wenn wir wollen, dass die Zeit zurückgedreht wird, erwiderte die Theologin, etwa bis zu jenem Punkt, da noch keiner von uns die Versetzung hierher akzeptiert hat, dann müssten wir uns an den Schöpfer wenden. Wollen wir aber, dass die Gottheit uns aus dieser Situation erlöst, indem sie an unsere Stelle tritt, dann müsste es der Mittler sein. Brauchen wir jedoch individuelle Hilfe? Alle drei, unterbrach sie Bert Kosler mit zittriger Stimme. Beten wir zu allen drei Manifestationen. Soll die Gottheit doch selbst entscheiden, welcher sie sich bedienen will? Die Gottheit könnte sich gar keiner bedienen wollen, warf Susie ein. Wir sollten das lieber selbst entscheiden. Gehört das nicht mit zur Kunst des richtigen Betens? Ja, sagte Maggie. Hört mal zu. Wade Fraser stand auf. Und vielleicht sollte einer mitschreiben. Ich würde so anfangen. Wir danken dir für die Hilfe, die du uns bisher gewährt hast. Wir haben lange gezögert, dich schon wieder zu behelligen, da du dich doch immer und überall um so vieles zu kümmern hast. Doch unsere Lage ist, er überlegte kurz. Wie ist unsere Lage? Fragte er dann Belsnur. Wollen wir einfach nur, dass der Transmitter wieder funktioniert? Verdammt nochmal nein, rief Bubble. Wir wollen hier weg, endgültig. Und Delmark O nie wiedersehen. Wenn die Anlage wieder funktioniert, können wir das ja selbst arrangieren, sagte Belsnor an einem Fingerknöchel kauend. Ich glaube, wir sollten uns mit Ersatzteilen für den Transmitter begnügen. Je weniger man in einem Gebet verlangt, umso besser. Steht das nicht auch im Buch? Er sah Maggie fragend an. Ja, erwiderte sie. Auf Seite 158 schreibt Spektowski, die Seele unseres kurzen Lebens ist die Weisheit, denn nur die Weisheit macht die Kürze kostbar. Wie umgekehrt, etwa in der Kunst des Gebets, die Kürze der Weisheit Wert verleiht. Belsnor grinste gequält. Sagen wir also einfach, Erdenwanderer, hilf uns, Transmitter-Ersatzteile zu finden. Maggie schüttelte den Kopf. Ich denke, es wäre am gescheitesten, Mr. Tallchief zu bitten, das Gebet abzufassen, da er ja erst kürzlich so großen Erfolg mit einem seiner Gebete hatte. Offensichtlich ist er imstande, wirkungsvoll zu formulieren. Genau, Tallchief soll das machen, sagte Bubble. Er holt vermutlich gerade seine Sachen aus der Kapsel. Jemand sollte gleich nach ihm suchen. Ich gehe schon. Seth Morley stand auf und verließ den Versammlungsraum. Draußen war es inzwischen dunkel geworden. »Das ist eine sehr gute Idee, Maggie«, hörte er Bubble noch sagen. Dann ging er langsam und mit einer gewissen Vorsicht in die Richtung, in der er die Kapseln vermutete. Es war nur zu leicht, sich im Finsteren zu verirren. Noch dazu in einer ihm unbekannten Umgebung. Nach einer Weile sah er in einem Gebäude, weiter vorn, ein beleuchtetes Fenster. »Vielleicht sollte ich zuerst dort nachsehen«, dachte er, und steuerte auf das Licht zu.